Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallihallo, herzlich willkommen zu Omega Tau. Dies ist wieder eine Episode, die aus Aufnahmen der Omega Tour Nord hervorgegangen ist. Wir waren da ja Mitte September 2010 ein paar Tage durch Norddeutschland unterwegs und haben da diverse Dinge, die mit Norddeutschland und Schifffahrt zu tun haben, aufgenommen. In dieser Episode geht es um die Lotsentätigkeit. Wir sind mit einem Lotse von Brunsbüttel nach Hamburg die Elbe raufgefahren und haben uns bei der Gelegenheit relativ ausführlich unterhalten über die Frage, was ein Lotse so macht und wie sich diese Arbeit generell so darstellt. Begonnen haben wir allerdings damit, dass wir uns im Lotsenhaus, nennt sich das, also im Büro der Lotsenbrüderschaft, zunächst mal mit einem Lotse über ein paar allgemeine Dinge unterhalten haben. Der Lotse, der uns da Rede und Antwort gestanden ist, war Sven Schmitz. Und der Lotse, den wir dann auf der Fahrt begleitet haben, war Ben Lodemann. Wir haben dann kurz vorm Hamburger Hafen sozusagen den Lotse gewechselt. Also nicht wir haben den Lotse gewechselt, sondern das Schiff, auf dem wir waren, hat den Lotse gewechselt. Und ab dem Hamburger Hafen waren dann Donatus Kulisch und Sven Stemmler unsere Gastgeber, wenn man so will. Das Schiff, auf dem wir da mitgefahren sind, war die CMA CGM Quartz, ein 260 Meter langer Containerfrachter. Näheres zu dem Schiff und der Route natürlich nachher in der Episode und auch in den Shownotes. Es war ein Frachter im Liniendienst, der quasi immer im Kreisraum fährt, Europa, Pakistan, Indien, über England, durch den Suezkanal und so weiter. Die Episode besteht zu ganz großen Teilen aus Mitschnitten, die wir an Bord auf der Brücke und teilweise auch im Freien gemacht haben. Demnach hat es teilweise ziemlich laute Hintergrundgeräusche durch Wind und durch einfach Lärm auf der Brücke und Gespräche. Das heißt, diese Episode eignet sich vielleicht nicht so gut, um sie in einem lauten Umfeld anzuhören. Vielleicht eher in Ruhe abends im Bett, weil wir doch auch relativ starke Lautstärke-Schwankungen haben. Wir haben übrigens schon eine sogenannte Dead Cat, tote Katze, bestellt. Also quasi so einen flauschigen Schutz um das Mikrofon drumherum, dass bei der nächsten Aufnahme im Wind da kein so Lärm mehr entsteht. Zum anderen ist die Episode natürlich auch ein Zeitraffer. Wir sind ungefähr knappe 4 Stunden gefahren von Brunsbüttel bis Hamburg. Und natürlich geht die Episode keine 4 Stunden. Das heißt, auch nachher beim Anlegen im Hafen ist das Ganze natürlich deutlich geschrumpft in der Zeit. Die Dauer der Pause zwischen den einzelnen Schnipseln ist ungefähr proportional zur in Wirklichkeit verstrichenen Zeit. Persönlich fanden wir die Sache echt sehr spannend und ich denke, die Episode liefert auch ein ganz gutes Bild von der Kapitäns- und Lotsentätigkeit. Und wie üblich beginnen wir damit, dass sich unser erster Gastgeber Sven Schmitz vorstellt. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz auf ein anderes Thema eingehen und zwar, wir kriegen immer wieder E-Mails, die sagen, dass die Musikunterbrechungen in den Gesprächen eher nervig sind. Wir kriegen aber auch E-Mails, die das Gegenteil behaupten und sich über die Musik freuen. Um dieses Thema ein für alle Mal zu erledigen, machen wir jetzt eine kleine Umfrage. Die Idee ist, dass ihr uns einfach kurz eine E-Mail schreibt, ob ihr die Musikunterbrechungen gut findet oder schlecht. Über Musikgeschmack brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist logischerweise Geschmackssache. Sagt uns einfach Bescheid. Wenn wir nicht mindestens 10 bis 15 Antworten kriegen, gehen wir davon aus, euch ist es egal und es interessiert euch nicht und wir machen weiter wie bisher. Also insbesondere die, die da eine dedizierte Meinung in die eine oder andere Richtung haben, mögen sich da doch bitte per E-Mail melden. feedback@omegataupodcast.net. Okay, jetzt zur Episode. Hallo, mein Name ist Sven Schmitz, bin Elbe-Lotse auf dem Revier der Elbe und wir fahren die Schiffe hier von Hamburg nach See. Okay, dann reden wir doch erstmal ein bisschen über die Lotsentätigkeit im Allgemeinen. Was ist die Aufgabe eines Lotsen? Im Gegensatz zur vielleicht auch Fliegerei, wo der ja am Boden sitzt, fahren Sie ja mit. Das ist richtig. Wir sind an Bord, wir bedienen die Schiffe, die in Hamburg auslaufen oder nach Hamburg wollen. Und wir beraten den Kapitän, geben Kursempfehlung und Geschwindigkeitsempfehlung. Mhm. Gibt es das in jedem Hafen, in jedem Seegebiet? Wir sind ja nicht im Hafen. Warum gibt es gerade hier Lotsen? Ist es besonders schwierig hier? Also besonders schwierig ist es deswegen, weil wir hier 3 bis 4 Knoten Strom haben und das Fahrwasser sich ständig verändert. Das heißt, wir haben heute hier eine Flachstelle und morgen da eine Flachstelle. Und die Kollegen werden von uns täglich informiert über diese Änderung und fahren dann dementsprechend um diese Änderung herum. Okay. Wie stellt sich jetzt Ihre Tätigkeit an Bord konkret dar? Die Frage, die sich dann offensichtlich stellt, ist, wer ist verantwortlich? Der Kapitän oder Sie? Und wie ist da dieses Zusammenspiel? Verantwortlich bleibt immer der Kapitän. Wir beraten den Kapitän nur. Es ist so, dass wir Kursempfehlungen geben und Kursgeschwindigkeiten empfehlen. In der Praxis ist es so, dass wir selber das Schiff übernehmen und das Schiff selber rausfahren. Mhm. Dann muss der Kapitän dem Lotse aber durchaus eine gewisse Portion Vertrauen entgegenbringen, weil sonst peinlich. Ja, genau so ist das. Okay. Heißt aber auch, wenn Sie das Schiff quasi rausfahren, dass Sie wahrscheinlich selber Kapitän sind von der Ausbildung und von der Qualifizierung, von den Papieren her. Ja, genau so ist das. Wir haben eine lange Ausbildung hinter uns und von daher haben wir das Kapitänspatent und haben selber den Weg beschritten. Okay. Angenommen, man ist Kapitän, wie wird man dann Lotse? Also wenn man Kapitän ist, dann braucht man eine zweijährige Fahrzeit, eine reine Fahrzeit von 2 Jahren. Also logbuchmäßig. Logbuchmäßig, laut Seefahrtsbuch ist das. Mhm. 2 Jahre reine Fahrzeit bedeutet im Prinzip, dass der 3 Jahre mit seinem Kapitänspatent fährt. Dieses Kapitänspatent erhält er erst, wenn er 2 Jahre das vorher ausgefahren hat. Das heißt, nach dem Studium stehen im Prinzip 6 Jahre Fahrzeit für den entsprechenden Herrn an. Mhm. Dann kann er sich hier bewerben, beziehungsweise bei Wasser- und Schifffahrtsdirektion bewerben, wird in einem Auswahlverfahren dann hier gewählt und von der Behörde zugelassen. Und danach findet eine 8-Monate Ausbildung statt. Und nach diesen 8 Monaten fängt er in kleinen Schritten an, die kleinen Schiffe zu fahren. Und später nach 4 Jahren, insgesamt 4 Jahren, darf er alle Schiffskategorien fahren. Was lernt man da in der Ausbildung im Vergleich zum normalen Kapitänspatent oder zur nautischen Ausbildung an Hochschulen? Das Revier. Ah, okay. Das ist die revierspezifischen Sachen lernen Sie. Mhm. Wie bekommen Sie mit, wie sich das Revier sozusagen täglich verändert? Woher weiß man, wo die Flachstellen sind und wie kriegen Sie die mit? Wer sagt Ihnen das? Wir kriegen vom Wasser- und Schifffahrtsamt ständig Aktualisierung, Peilpläne, sogenannte Peilpläne. Und auf diesen Peilplänen sind die Untiefen dargestellt. Und die verteilen wir regelmäßig, die hängen oben aus, auf unserer Wache. Und da muss jeder Kollege dran vorbei, jeder Kollege guckt sich das an und zusätzlich werden sie natürlich über E-Mail verteilt. Mhm. Und das Schifffahrtsamt misst die durch, haben die da Schiffe und messen? Ja, genau. Es gibt kleine Vermessungsfahrzeuge, die ständig die Elbe auf- und abfahren und die Wassertiefen messen. Okay. Und der Grund, warum es hier diese stark verändernden Tiefen gibt, hat damit zu tun, Ebbe und Flut wahrscheinlich und vielleicht auch, weil der Elbe ja dann doch noch irgendwie ein Fluss ist von Hamburg bis hierher. Ja, genau so ist das. Okay. Und Sie haben jetzt hier verschiedene Reviere, verschiedene Teilbereiche. Sie sind jetzt zuständig für See bis Brunsbüttel, richtig? Ja, richtig. Also es gibt hier, die Elbe ist unterteilt in 2 verschiedene Bezirke. Das Ganze ist eine Brüderschaft, aber unterteilt in 2 verschiedene Bezirke. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Weg von Hamburg nach See zu lang ist, zu weit ist. Also wir haben einen Bezirk 1, der Bezirk 1 geht von Hamburg hier nach Brunsbüttel. Und wenn der Kollege dann mit dem Schiff hier in Brunsbüttel angekommen ist, kommt er hier auf die Station in Brunsbüttel, wartet, bis ein einkommendes Schiff kommt und fährt mit dem wieder nach Hamburg. Mhm. Das heißt, der hat dann so einen, ich weiß nicht, 8 bis 10 Stunden Tag. Einmal raus, bisschen warten, wieder rein. So. Ja, der Tag ist schon ein bisschen länger. Also das geht schon auf die 16 Stunden hinzu. Okay, mit Vorbereitung und so weiter. Mit Vorbereitung sind das 16 Stunden ungefähr, 17 Stunden. Mhm. Okay. Und ein Lotse ist entweder für den einen Bezirk oder den anderen eingewiesen oder gibt es Leute, die beides machen? Nein, man kann, wenn man hier gewählt wird, kann man sich entscheiden, in welchem Bezirk man gerne möchte. Mhm. Und alle Kollegen fangen grundsätzlich erstmal im Bezirk 2 an und nach einer gewissen Zeit haben sie dann die Möglichkeit, in den Bezirk 1 zu wechseln, wenn man denn möchte. Mhm. Aber das liegt natürlich daran, wo man wohnt. Also wenn man in der Nähe von Brunsbüttel wohnt, ist es natürlich klar, dass man lieber in Brunsbüttel bleibt und dann den Bezirk 2 nimmt, wo der Kollege von Brunsbüttel nach See fährt und von See wieder zurück nach Brunsbüttel. Kollegen, die in Hamburg wohnen, nehmen natürlich lieber den Bezirk 1 und lotsen dann von Hamburg nach Brunsbüttel und von Brunsbüttel wieder zurück nach Hamburg. Sie haben gerade schon ein paar Mal den Begriff Lotsenbrüderschaft erwähnt. Das klingt eher untypisch für eine, also Organisationsform. Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen, wie die Lotsen organisiert sind? Ja, also wir sind Freiberufler. Echt? Wir sind Freiberufler und diese Freiberufler sind im Prinzip organisiert in einer Lotsenbrüderschaft. Aha. Und die unterliegt der Aufsichtsbehörde der Wasser- und Schifffahrtsdirektion. Das heißt, die haben die Aufsichtspflicht. Und die Brüderschaft ist so eine Art Verein, Interessensvereinigung oder halt einfach? Es ist eine Vereinigung, die sich selbst organisiert. Das heißt, wir machen im Prinzip alles selbst. von der eigenen Planung, wann die Kollegen wohin gehen, bis von der Einsatzplanung bis Bürojobs. Okay. Nochmal kurz auf die Reviere eingehend. Im Hafen für das Anlegen und das Manövrieren im Hafen gibt es dann wieder separate Leute? Wir haben hier an der Elbe drei Häfen. Einmal Cuxhaven, Bützfleth und Wedel. Das sind die drei Häfen und Brunsbüttel natürlich, vier Häfen sogar. Das sind die Häfen, die wir bedienen, wo wir auch die Schiffe hinfahren, direkt anlegen und ablegen. Schiffe, die nach Hamburg gehen, die nehmen dann ab Teufelsbrück den Hafen nutzen. Okay, weil das eben sozusagen wieder spezifisch genug ist, dass ich es genau, das ist eine andere Bruderschaft und da ist die Reviergrenze für uns. Mhm. Wenn Sie da als Schiffe reinfahren, dann fahren Sie ja wahrscheinlich, also logischerweise, jeden Tag mehr oder weniger mit einem anderen Schiff. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es auch irgendwie Stammkunden gibt. Ja, ist richtig. Es gibt Stammkunden. Es gibt zum Beispiel diese kleinen Fiederschiffe, die hier regelmäßig kommen, die zum Beispiel die Ostsee bedienen. Und die kommen regelmäßig. Die haben wir regelmäßig. Das sind auch gleichmäßige Schiffstypen. Dann gibt es etwas größere Schiffe, die zum Beispiel Container von Asien bringen oder Massengut von Südamerika. Es gibt also alle Schiffstypen. Und natürlich die Passagierschiffe auch. Ja, okay, ganz vergessen, ja. Und das heißt also, ein Lotse kann dann auch mit all diesen Schiffen umgehen? Ja. Ist das irgendwie eine Herausforderung? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man sich durchaus als normaler Kapitän ja an einen Schiffstyp zumindest mal für eine gewisse Zeit gewöhnt. Und da jeden Tag mit was anderem zu fahren, ist doch bestimmt, also auf der einen Seite sicher interessant, aber das ist eine sehr interessante Sache, das ist auf jeden Fall richtig. Und Sie haben durch die unterschiedlichen Schiffstypen auch verschiedene Manövriereigenschaften. Eben. Aber die kriegen Sie mit der Zeit rein. Und deswegen haben wir auch direkt nach der Prüfung zum Lotsen eine vierjährige Zeit, wo der Kollege langsam an die Schiffe rangeführt wird. Das heißt, er fängt mit kleineren Schiffen an und darf nach 4 Jahren dann sämtliche Schiffstypen fahren. Mhm. Ist es üblich, dass auch ein normaler Kapitän beliebige Schiffe fahren darf, wenn er das Patent hat? Ja, wenn er das große Patent hat, dann darf er alle Schiffstypen fahren. Okay, also in der Fliegerei gibt es ja da die verschiedenen Type-Ratings, wo ich dann quasi Umschulungen machen muss und kriege das eingetragen und so weiter. Das ist dann hier nicht der Fall. Nee, das ist hier nicht der Fall, obwohl wir natürlich auch Fortbildung machen, das ist natürlich klar. Wir haben natürlich auch einen Simulator in Hamburg und das machen die Kapitäne auch und werden da dann auch rangeführt an die Schiffstypen. Aber prinzipiell darf der Kapitän alles fahren, was kommt. Okay, bei dem Simulator waren wir übrigens gestern. Das ist eine tolle Sache. Absolut. wie kommt denn ein Lots überhaupt an Bord? Ich meine, das Schiff legt hier ja nicht vor dem Lotsenhaus an und rollt eine Brücke aus. Nein, das ist richtig. Dafür haben wir ein Versetzsystem. Wir haben in Hamburg haben wir kleine Versetzboote, hier in Brunsbüttel haben wir kleine Versetzboote und draußen haben wir, auf der Seestation haben wir den Elbe Range und der Kollege wird dann mit einem Versetzboot längsseits ans Schiff gefahren, klettert dann die Leiter hoch und löst den Kollegen ab. Der andere Kollege wird abgeholt und wird an Land gebracht. Das heißt also hier, die Schiffe hier, sieht aus wie ein kleiner Schlepper. Also ist natürlich kein Schlepper von der Leistung her, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau, das ist hier im Brunsbüttel so. Draußen auf der Seestation sind das Swastender, das sind im Prinzip kleine Katamarane, die die Schiffe dort abholen, die wesentlich stabiler in der See liegen und wesentlich weniger Beschleunigungskräfte haben als die Schiffe, die hier vor Brunsbüttel fahren. Mhm. Beschleunigungskräfte jetzt im Sinne von durch das Meer erzeugte Beschleunigung. Bei den Schiffen ist das möglich, bis zu 3,50 Meter Wellenhöhe die Kollegen noch vom Schiff runterzuholen. Ah, okay. Das heißt, das Problem ist nicht sozusagen, dass das Lotsenboot die Wellen beim Dorthinfahren aushalten kann, sondern das Problem ist die Stabilität der Plattform beim Übersetzen. Das ist richtig. Das Gefährliche ist, wenn der Kollege vom Schiff runtergeht auf den Lotsentender. Okay, verstanden. Swath heißt ja, also Katamaran, klar. Und ich glaube, das Coole daran ist, dass der Auftriebskörper quasi wie so ein Torpedo im Wasser liegt und das Schiff quasi mehr oder weniger übers Wasser über den Wellen auch ist und die Auftriebskörper unter den Wellen, sodass die Wellen eigentlich gar keine so richtige Rolle spielen. Das ist die Idee, ne? Ja, genau. Also das Schiff fliegt im Prinzip durch die Wellen durch. Es ist nicht wie so ein normales Schiff, was anfängt zu stampfen und immer wieder in die Wellen einsetzt, sondern es geht gleichmäßig durch diese beiden kleinen Torpedos, die unter Wasser liegen, durch die Wellen durch. Ist eine relativ neue Technologie, ne? Die Schiffe sind ja auch neu. Die Schiffe sind jetzt mittlerweile auch schon 6 oder 8 Jahre alt. Das ist von Schiff ja relativ neu. Wenn ich mir das Zeug im Hafen gestern angeguckt habe. Ja, das ist richtig. Das sind schon ältere Bike. Und diese, also wir haben jetzt ja hier die Lotsenstation in Brunsbüttel, also ein Haus, und da stehen die Schlepper davor. Ja. Und Sie haben gerade den Begriff Seestation erwähnt. Können Sie vielleicht da noch 3 Takte dazu sagen? Was stellt man sich darunter vor? Ja, wir haben im Prinzip auch ein Swast draußen liegen als Seestation. die Station Brunsbüttel, wie sie hier ist, wo einzelne Kammern sind für die Kollegen, wo auch die Umkehrstation für den Bezirk 1 ist. Die gibt es draußen für den Bezirk 2 als schwimmende Station. Und wir haben vor einem halben Jahr ein neues Stationsschiff bekommen, das ist die Elbe draußen. Und da sind 25, 26 Kammern für die Kollegen. Dort kann man sehr gut sich aufhalten. Kann ich nur empfehlen, da einmal rauszufahren. Ja, das haben Sie schon mehrmals erwähnt. Ich glaube, wir müssen es doch noch machen irgendwann. Allerdings bei Schönwetter, wie gesagt. Und also es ist eine sehr interessante Sache da draußen. Mhm. Und das Schiff bleibt da dann auch mehr oder weniger ständig, es ist da wahrscheinlich verankert oder hält halt die Position, die Station meine ich. Es ist nicht verankert. Es fährt draußen rum aus dem ganz einfachen Grund, weil die Tender immer eine gewisse Geschwindigkeit brauchen, um an dieses Stationsschiff längsseits zu gehen. Das heißt, wenn die Tender jetzt, also die Lotsentender jetzt den Kollegen abgeholt haben vom Schiff, brauchen die immer eine gewisse Geschwindigkeit, um an dieses Stationsschiff ranzukommen. Warum? Weil es einfach bei der Geschwindigkeit besser funktioniert, als wenn ein Schiff sich langsam bei stillstehendem Schiff irgendwie mit dem Bugstrahler randrücken müsste oder so. Das ist alles viel einfacher, wenn die Schiffe gleichmäßig nebeneinander herfahren und gleichmäßig aneinander ran. Das heißt, die Station fährt da draußen, bildlich gesprochen, im Kreis rum und nimmt die Boote an Bord und. Genau so ist das. Okay. Und die ist auch, also sieht im Prinzip genauso aus wie die Swath Tenderboote, nur halt viel, viel größer. Wesentlich größer, ja. Die ist 60 Meter lang und wesentlich breiter auch. Haben Sie jetzt eine oder zwei davon? Wir haben eine neue bekommen, das ist die Elbe. Mhm. Zuvor lag draußen die Hanse. Die Hanse ist etwas kleiner und die wird jetzt als Ablösungsschiff benutzt, weil die Elbe alle 14 Tage reinkommt, um Proviant zu nehmen, um Bunker zu nehmen. Wir haben ja heute den Plan gehabt, auf die Seestation rauszufahren und das muss jetzt aus Wettergründen ausfallen. Was hat das Wetter für eine Auswirkung auf Ihre Tätigkeit? Was ist das Problem, wenn das Wetter schlecht ist? Also das Problem, wenn das Wetter schlecht ist, ist ganz einfach die Lotsenübernahme draußen. Das heißt, und die Lotsenabgabe natürlich, das heißt, wenn sie jetzt rausgefahren wären, hätte es das Problem geben können, dass es draußen nicht mehr möglich ist, sie auszuholen. Das ist die eine Variante und zum Zweiten ist es natürlich auch ganz gefährlich, bei 3 bis 4 Meter Schwell da draußen mal eben von einem Schiff runter zu klettern. Ja. Das gilt jetzt für uns, aber für Sie als Lotsen, für die eigentliche Tätigkeit, Sie sind allwettertauglich quasi. Sie müssen da halt dann durch. Oder gibt's das auch eine Grenze? Ist leider auch nicht so. Das ist also allwettertauglich sind wir auch nicht. Das heißt, wenn es draußen nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Das Stationsschiff verholt sich etwas weiter nach drinnen dann, wo es etwas geschützter ist. Mhm. Das sind jetzt im Moment das Stationsschiff bei der Tonne 9. Das sind so 10 Meilen weiter von der Normalposition weiter nach binnenwärts. Mhm. Da ist dann etwas weniger Schwell, da ist etwas weniger Seegang und da ist das dann etwas leichter, die Kollegen von Bord zu holen. Das geht natürlich nur für Schiffe, für kleinere Schiffe. Für die größeren Schiffe kommt es dann ab und zu mal so weit, dass der Kollege einfach nicht mehr von Bord gehen kann. Und dann muss er bis zum nächsten Hafen mitfahren. Mhm. Ja, und was passiert, wenn hier ein Schiff in den Hafen reinfahren will, die Elbe reinfahren will und man kann keinen Lotsen an Bord bringen, weil das Wetter zu schlecht ist? Dann darf das Schiff nicht kommen. Dann bleibt also es hier liegen. Es gibt eine bestimmte Schiffsgrenze, ab eine bestimmte Schiffslänge. Und ab dieser Länge müssen die Schiffe draußen besetzt werden. Und wenn dieses Besetzen auf der Seestation beziehungsweise draußen bei der Tonne 1 nicht mehr möglich ist, dann muss das Schiff so lange warten, bis das Wetter besser wird. Okay. Aus diesem Grund ist es bei diesen Wetterlagen einfach so, dass viele Agenturen die Kollegen in den Hafen davor bestellen. Das heißt, wir buchen dann den Flug und der Kollege fliegt in den Hafen vorher, zum Beispiel Rotterdam, Southampton, Antwerpen und holt von da das Schiff. Das heißt, er geht da an Bord und wartet im Prinzip nur, dass das Schiff irgendwann mal an der Elbe ankommt und beginnt da seine Lotsung und fährt das Schiff dann entsprechend die Elbe hoch. Weil es billiger ist, den Lotsen für die zusätzliche Arbeitszeit zu zahlen, als 10.000 Container vor Brunsbüttel zu parken. Genau so ist das. Okay, alles klar. Das heißt, es kommt dann eher selten vor, dass sich hier wetterbedingt die Schiffe stapeln und keiner hier reinfahren darf. Das ist zum Glück selten, weil auch eben dieses Versetzsystem, was wir draußen haben, sehr zuverlässig ist und wir wirklich also bis 3 bis 4 Meter Schwell draußen versetzen können. Ja, macht Sinn. Irgendwo haben wir gelesen, dass die Lotsen auch teilweise mit dem Hubschrauber an Bord gebracht werden. Gilt es hier auch? Ja, oder? Das gilt hier auch. Also wir haben zum Beispiel die großen Bulk-Carrier, die zum Beispiel von Brasilien kommen. Da schickt man den Kollegen natürlich nicht nach Brasilien, um das Schiff zu holen. Ja. Leider nicht. Ja. Sondern man sammelt ihn dann in Luneort, also in der Nähe von Bremerhaven sammelt man ihn ein. Oder aber von der Seestation direkt. Und dann wird er mit dem Hubschrauber direkt auf das Schiff gebracht. Das gilt für Bulk-Carrier, das gilt für große Tanker. Warum ist das gerade da nötig? Also was ist da der Unterschied zum Containerschiff oder so? Also erstmal natürlich die Hafenfolge. Das heißt, das Schiff kommt von Brasilien und nicht von Rotterdam oder Southampton, wo wir den Kollegen einfach hinschicken können. Ach so, das ist jetzt auch so ein Schlechtwetterplan. Genau, das ist der Schlechtwetterplan. Das ist nur bei Schlechtwetter. Verstanden. Ja. Nur bei Schlechtwetter. Okay. Bei gutem Wetter wird das alles draußen mit dem SWAT erledigt. Okay. Mit dem Tender und dann ist das überhaupt kein Problem. Okay, alles klar. Haben Sie da einen eigenen Hubschrauber oder müssen Sie sich da mit, keine Ahnung, Küstenwache oder wer ist da zuständig? Naja, es gibt schon eine Firma, die das macht für uns. Also das ist einen eigenen Hubschrauber haben wir noch nicht. Okay, was ist das für ein Hubschrauber? Rein Interesse hat, wissen Sie das? Das ist ein Sikorsky. Okay, Sea King. Sea King. Schön, okay. Alte. Okay, ja. Gut. Ja, der ist dann wahrscheinlich auch entsprechend robust, was das schlechte Wetter angeht. Die waren ja auch für die Ölplattforms, Versorgungsflüge. Genau, das verwendet. Klappt sehr gut. Okay, cool. Das macht bestimmt auch Spaß. Die Schiffe, die wir hier sehen, die Lotsenboote und wahrscheinlich auch die Seestation und die Swath Tender, gehören die auch der Lotsenbrüderschaft oder wie ist das organisiert? Nein, das gehört nicht der Lotsenbrüderschaft, das gehört dem Staat selbst und wird von einem Lotsbetriebsverein gemanagt alles. Mhm. Aber so wie es so schön heißt, for all intents and purposes, die Schiffe sind für Sie da und Sie nutzen die, wie wenn sie Ihre eigenen wären, organisatorisch sind sie halt woanders. Das ist richtig, nur wir selber fahren die Schiffe ja nicht. Das sind Angestellte, die Schiffe fahren und die uns im Prinzip wie so ein kleiner Taxibetrieb auf die Schiffe zubringen. Wahrscheinlich dürfen sie die gar nicht fahren. Sie haben zwar ein Kapitänspatent, mit dem sie auch natürlich. Dürfen sie auch. Okay, gut. Doch, natürlich. Das wäre ja so eine dieser Ironien dann, das dass man dann das. Etwas ironisch, ja. Im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir mit diesem allgemeinen Teil am Ende. Haben Sie noch irgendwelche, weiß ich nicht, Anekdoten, irgendwelche besonderen Herausforderungen, irgendwelche witzigen Geschichten, die Sie hier noch zum Besten geben wollen würden? Naja, da fällt mir so im Prinzip nicht viel ein. Ich kann nur sagen, dass das ein ganz toller Beruf ist. Also ich bin vorher zur See gefahren und musste, wie gesagt, den normalen Werdegang auch machen. Und man war immer so 6 Monate von zu Hause weg, hatte dann 2 Monate Urlaub. Ja. Das hier ist eine ganz tolle Sache. Man lernt viele Leute kennen, man lernt viele verschiedene Schiffstypen kennen. Man hat immer einen interessanten Job, immer andere Herausforderungen, gerade bei solchen Wetterlagen und tolle Sache. Kann ich mir vorstellen, ja. Also das ist ja wie bei, also ich habe so ein bisschen den Hang zum Fliegen und da ist bei Piloten ja auch das Problem, dass man halt immer reist im Endeffekt. Mhm. Keine 6 Monate, aber immerhin. Und da ist, glaube ich, auch jeder froh um einen Job, wo er einerseits nicht reisen muss, aber trotzdem noch seiner eigentlichen Tätigkeit und nicht nur hier der Schiffsverwaltungsbeamter wird. Genau so ist das. Das ist jetzt die ideale Kombination im Prinzip zwischen Seefahrt, zwischen lange Zeit weg und zwischen zu Hause. Das heißt, Sie haben auch genügend Bewerbungen dann, keine Nachwuchsprobleme. Leider nicht. Nicht? Also wir haben deswegen leider nicht genügend Bewerbungen, weil eben außer Seefahrt sehr wenig Leute nachrücken. Okay. Die Seefahrt ist zu uninteressant geworden für die jungen Menschen und deswegen haben wir eigentlich einen kleinen Mangel an Bewerber, wir können ohne Probleme 30, 40 Leute mehr einstellen. Okay, was liegt das? Warum? Also klar, kein Nachwuchs von der Seefahrt, aber warum haben Leute keine Lust mehr, in die Seefahrt zu gehen? Ist das schlecht bezahlt? Oder? Ja, schlecht bezahlt nicht, aber man ist eben zu lange von zu Hause weg. Das ist eben diese Trennung von zu Hause. Ja. Und man verpasst natürlich auch in dieser Zeit zu Hause, wenn man nicht zu Hause ist, einiges. Ne? Klar, ja, das ist logisch. Das große Problem. Ja, Lotse wird man erst, wenn man Erfahrung hat und dann ist man alt, relativ. Naja. Also die mittlere Alte von unseren Bewerbern ist so ungefähr bei 35. Oh ja, okay. Ne? Also so ganz alt ist man doch noch nicht. Okay, gut. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich soweit fürs Mitmachen. Idealerweise kommt nachher noch weiteres Material, weil wir doch noch auf der Elbe eine Runde mitfahren können. Wahrscheinlich. Ansonsten wird es eine etwas kürzere Episode. Vielen Dank. Alles klar. So, wir sitzen jetzt hier im Aufenthaltsraum im Lotsenhaus in Brunsbüttel und warten auf den Einsatz, auf das Schiff, das von Brunsbüttel jetzt nach Hamburg fahren wird. Und wir werden einen der Lotsen auf der Fahrt begleiten, wenn es der Containerschiffkapitän vollends erlaubt. Und dazu stellen wir jetzt mal kurz unseren Gastgeber Lotse und aus Sicht dieser Episode unseren Gast vor. Ja, Lodemann ist mein Name, Ben. Schönen guten Tag. Wir warten auf die CMA CGM Quarz. Ist jetzt eben Cuxhaven vorbei. Der Kapitän hat bestätigt, dass er 2 Gäste mitnimmt. Und das Schiff soll 14 Uhr beim Hafenlotsen in Hamburg sein. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Wunderbar. Das heißt, Sie sind jetzt wahrscheinlich irgendwann gestern Nacht von Hamburg hierher gefahren, haben jetzt hier geschlafen? Gestern Abend um 9:30 in Hamburg los, die Nacht über hier runter, 2:30 hier gewesen und jetzt geht's gleich weiter. Okay. Und haben Sie sich jetzt auf die, kennen Sie dieses Schiff? Haben Sie das schon öfters gefahren? Dieses spezielle Schiff habe ich noch nicht gefahren, das kenne ich nicht, nein. Und Vorbereitung für diese ganz spezielle Lotsung kann ich so nicht machen. Die generelle Vorbereitung ist dergestalt, dass ich die Verkehrssituation auf dem Fluss kenne, weiß, welche Schiffe unterwegs sind, wie läuft die Tide, wie läuft der Wind. Und dann müssen wir das auf die spezielle Situation des Schiffes dann anwenden. Und darin, sage ich mal, besteht die Expertise die generelle Lage für das spezielle Schiff auszunutzen. Okay, alles klar. Dann warten wir jetzt einfach ab, bis das Schiff kommt und wir melden uns dann wieder. So, wir sind jetzt hier an Bord der Kapitän Kircheis, ein Lotsenboot, und fahren da jetzt vom Hafen in Brunsbüttel dem Frachter entgegen. Wie heißt das Ding nochmal? Der heißt CMA CGM Quartz. Wir wissen über das Ding, dass er 260 Meter lang ist, 32 Meter breit, 11 Meter und 20 in die Tiefe geht, kommt aus Rotterdam und soll um 14 Uhr beim Hafenlotsen sein. Die Tide hat gerade gewechselt, wir laufen gegen an, haben jetzt etwa 38 Meilen zu gehen, und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Die 38 Meilen beziehen, das ist dann im Prinzip genau die Strecke von Brunsbüttel bis in Hamburghafen. Für die Stuttgarter kann man sagen, das Lotsrevier Elbe ist etwa so groß wie die Entfernung Freiburg-Karlsruhe. Was passiert denn als erstes, wenn wir da an Bord gehen? Gibt es da so eine Art Initial-Briefing-Besprechung zwischen Ihnen und dem Kapitän, oder wie stellt man sich das vor? Es gibt also laut den Vorschriften gibt es ein Captain-Pilot-Exchange. Klingt wichtig, findet innerhalb von einer Viertelsekunde statt mittels Handdruck. Und die restlichen Informationen kriege ich von meinem Kollegen, den ich ablöse. Der sagt mir, was das Schiff ist, ob der irgendwelche Besonderheiten hat, steuert schlecht oder Kompass 3 Grad falsch oder Rudergänger übermüdet oder sonst irgendwas. Nein, wir gehen die Leiter hoch, wir sagen Hallo zu den Jungs, dann bringen die uns nach oben, hoffentlich mit Fahrstuhl und nicht nur mit Treppe. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Okay. Always crazy on the line, is on back and take your time. I can understand what's on your mind, so get still but delicate. Easy to please but impossible to. I can't stop, no, I can't quit you. And whoa, whoa, slow. Lying in bed, closing the phone, vibing the mind. Okay, wir sind jetzt an Bord des Containerfrachters. Wir sind, wie gesagt, mit dem Lotsenboot hierher gefahren, sind dann übergesetzt. Das heißt, wir haben uns auf der Seite des Frachters eine Strickleiter hoch geklettert. Gut, dass wir kürzlich im Kletterwald geübt haben. Und stehen jetzt hier auf der Brücke. Und es hat gerade so eine Art Übergabe gegeben. Der jetzige Lotse übernimmt für den Abschnitt 1, für den Bezirk 1, jetzt die Fahrt hier von Brunsbüttel bis zum Hamburger Hafen, wo er es dann ja wieder an einen anderen Lotsen übergibt. Und von weiter draußen in der Elbebucht oder wie auch immer das Seegebiet genau heißt, hat ein Kollege vom Bezirk 2 bisher schon als Lotse fungiert und der Kollege hier hat übernommen. Okay, Sie haben jetzt quasi die Übergabe gemacht. Was war da Inhalt? Inhalt war, kann der Kapitän mir vertrauen? Die ersten Gespräche drehen sich sehr selten um tatsächlich Fakten, sondern erstmal, was ist das für einer? Wer kommt da an Bord? Kann ich mich entspannen? Kommt man mit dem klar? Ich glaube, es ist eher der persönliche Eindruck, der zählt, um zu wissen, ich habe jetzt einen Lotsen, kann ich mich entspannt dem hingeben oder muss ich aufpassen? Und natürlich auch inhaltlich, 14 Uhr müssen wir da sein, das Schiff geht so und so tief, der Rudergänger hat mir gesagt, welchen Kurs er anliegen hat und solche Tatsachen einfach. Und die Übergabe von Ihrem Kollegen, das war auch unspektakulär, war relativ kurz? Das reicht, das ist ganz kurz. Das sind 3 oder 4 Angaben. Wenn nichts Besonderes anliegt auf dem Schiff, dann möchte ich von ihm wissen, alles klar, welcher Kurs, welche Fahrtstufe, reicht. Wie schnell fahren wir jetzt? Wir sind zurzeit mit 6,5 Knoten unterwegs, also sehr langsam, entspricht in etwa 10 Stundenkilometern. Und das haben wir jetzt, um das Versetzboot noch sicher längsseite zu haben. Der Kollege ist noch auf dem Weg nach unten. Und sobald das Versetzboot frei ist, nehmen wir wieder Fahrt auf. Das heißt ungefähr 20 Knoten, 15, 20 Knoten die Elbe runter? Nein, um Gottes Willen. Wir haben hier etwa 60.000 Tonnen Schiff mit uns. Und bei der Geschwindigkeit von 15, 20 Knoten sind wir bei etwa 30, 40 Stundenkilometern. Da haben Sie so viel Verdrängung, so viel Sog und Wellenschlag, da machen Sie viel zu viel kaputt. Wir brauchen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 12 Knoten, um nach Hamburg zu kommen von hier aus. Die Container, die wir jetzt hier vorne sehen, die sind noch deutlich unter uns. Ist das Schiff schon voll? Das Schiff ist nicht auf Marke, das haben wir vorhin gesehen, als wir hochgekommen sind, also auf Marke nicht abgeladen. Und die Container müssen unter uns sein. Es gibt eine Vorschrift bezüglich des Sichtstrahls, also wie weit darf der tote Winkel vor dem Schiff sein? Und das rekrutiert sich natürlich aus Verhältnis Höhe Container zu Höhe Brücke. Und da muss man einfach mitteln. Die Schiffe sind selten 100% voll, weil sie ja nie die gesamte Ladung für Hamburg haben, sondern für die verschiedenen Häfen Teile der Ladung. Und das muss ja ein bisschen gemittelt werden, dass man nicht oben alles runternimmt, um unten alles auszuladen, um oben alles wieder zurück, sondern das muss ja ein bisschen intermediate gemacht werden. So, der Lotse hat jetzt quasi darum gebeten, auf 13, 14 Knoten zu beschleunigen. Das hat er dem Kapitän gesagt. Ja, er ist ja in beratender Funktion tätig. Und der Kapitän hat es dann entsprechend am Maschinentelegraph hochgestellt, sodass das Schiff entsprechend beschleunigt. Außerdem hat gerade der Kapitän dem Lotse gesagt, dass er gern mindestens 13 Knoten fahren würde. Möglicherweise, dass das Schiff vernünftig steuerbar ist, weiß ich nicht. Wird man nachher vielleicht mal den Kapitän fragen. Some electronics. Hamburg. Hamburg, yes. Hamburg. I have seen already. Er hat mir nur gezeigt, dass das die SAM Electronics, die sitzt in Hamburg. Das heißt also, wir haben sozusagen deutsche Produkte hier an Bord. Ursprünglich mal aus Bremen, die Firma gehört jetzt einem amerikanischen, aber es sind deutsche Ware hier. Er hat mir jetzt das Kommando gegeben, den Autopilot eingestellt und es ist, wie ich vorhin gesagt habe, de jure ist es sein Schiff und er ist zuständig, de facto fahre ich das Schiff. Ja, Autopilot heißt, da ist jetzt eine vorgegebene Route programmiert oder hält der einfach nur die Richtung und die Geschwindigkeit? Der ist doof. Der hält nur die Richtung. Ich sage ihm, du fährst jetzt in Richtung 90 Grad und ob da eine Tonne ist oder ein Schiff oder Land, das ist ihm wurscht. Der fährt 90 Grad. Und wenn Strom und Wind von der Seite kommen und das Schiff über die Seite treibt, die Schiffsvorausrichtung hält er in 90 Grad, mehr macht er nicht. Okay, also er kompensiert für Strömungen und Wind? Nein, tut er nicht. Er hält nur die Schiffsvorausrichtung. Ach so, okay. Also die Kompassrichtung letztendlich, ja. Die Nasenrichtung. Ja, also wir unterscheiden zwischen Fahrt durchs Wasser und Fahrt über Grund. Und die Fahrt über Grund beeinflusst er nicht. Er beeinflusst ausschließlich Fahrt durchs Wasser, also nur Kompasskurs. Er hat mir eben gesagt, die Maschinenleistung ist dead slow, es ist also Minimum voraus. Alles, was darüber ist, kann man auf die Drehzahl regeln und braucht nicht auf die Fahrtstufen zu achten. Und jetzt können wir das Schiff schön einpendeln, dass wir genau auf die Zeit fahren. Das heißt, dass wir etwa 14:45 am Blankeneser Bullen sind. Dann sind wir 14:00 bei der Hafenlotsenstation. Und dann müsste das bei ihm mit dem Liegeplatz passen. Der soll zum Athabasca gehen. Der Athabasca-Kai ist direkt hinter dem Lotsenwechselpunkt. Das heißt, da hat er nicht mehr viel Lose. Wir müssen also ein bisschen vorsichtig ranfahren und horchen, welches Schiff auf seinem Platz liegt. Das heißt, es ist wichtig, dass die Ankunftszeit stimmt, weil das am Hafen entsprechend eng geplant ist. Da wird der Liegeplatz erst frei, kurz bevor der hier kommt letztendlich. Und deshalb ist Pünktlichkeit halt auch wichtig. Sie sagten vorher, dass ein halbes Jahr lang auf eine Viertelstunde genau geplant wird. Die Schiffe sind ein halbes Jahr im Voraus auf Viertelstunden, halbe Stunden geplant, ja. Und der Liegeplatz ist sozusagen noch warm, wenn der Längsseite geht, ja. So we now talk to the captain a little bit. He's obviously the captain of the ship we just boarded. And well, why don't you introduce yourself and tell us a little bit about your ship? Yeah, so my name is Dimitrios Zarikos. I am captain of this lady. She's 2.5 years old now. She has been delivered July 1st of 2008 in Philippines. She is the first vessel of this shipping yard particular. It's under Hanjin of Korean, but because as always and everywhere you can see that they are looking for a cheap laboring, they did buy one, you have to give me a moment. No problem. Sorry. Da hat gerade das Telefon geklingelt. So this is a more or less new ship? Yeah, she's brand new, she's 2.5 years old as I told you, and she's the first vessel coming out of a new shipping yard in Philippines, in Subic Bay. Before it was a naval station for the US. And the Hanjin guys from Korea bought the space and they rent free and cheap labor hand. And they started there with us. We made a project of 6 vessels there, same sisters. So, she's 4,360 TEUs capacity, with a capacity of 360 reefer TEUs. That means she can carry about, not TEUs, FEUs, 360, 40 feet container with reefer capabilities. And where are you coming from right now? Right now, we are coming from Rotterdam. We are in a line of CMA CGM, we are chartered. And the line name is EPIC, Europe, Pakistan, India Consortium. That means we are working with continental Europe ports, such as we start Southampton, Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre. Then we are going down to Port Said, inside the Mediterranean Sea, Egypt. We have a call to Port Said commercial, and then we pass the Suez Canal. And we are going down to the beautiful Pirates area. The Aden, yep. The Gulf of Aden. First call there is Salalah port in Oman. And then we have Korfakan and Jebel Ali of the United Arab Emirates. And after that, we are coming out to Pakistan. Bin Qasim is a port below Karachi. Then another 2 ports in India, Navasiva and Mundra. And then coming back through Salalah again. Another call to Djibouti. Last call to Jeddah and then coming back to Mediterranean through Suez Canal without commercial call there. First commercial call in Mediterranean on the way back is Malta, Marsak's Lock, Tanger Med in the Morocco, and then we come up to Southampton again to start all over. And how long is this overall trip, roughly? Actually, it's not roughly. It's exactly. It's exactly 8 weeks, 56 days. Okay, and then you have a couple of weeks off and then you do it again. We have a couple of nothing off. We have to do it round and round, round and round, round and round. The contracts for the Hellenes, for us, for the Hellenic Republic, the contracts of the people of the crew are 7 months. Okay. So you're making your service for 7 months, no stoppages, not even to dream about the 2 weeks you told me. It's round and around. And then you get some vacation and whatever. You go to another vessel or the same, it depends. Oh, so it's really, you have to kind of apply for a new contract then. So you're not like working for the company for 10 years, but you're That's correct. When you're off, you're off. And then, if the company likes you, they call you back. If they don't, you're searching again for another company. Wow. Actually, if you are in a company for a long time, you don't have to apply. You just have to wait for them to call you. Okay. And you've been to Hamburg before, I guess. Then. Plenty times. Okay. Plenty times. With this lady as well, and with other ladies before this one, a lot of times. Okay, thank you. You're very welcome. Was durchaus auch faszinierend ist, ist die Tatsache, dass es hier eigentlich gar kein so richtig großes Steuerrad mehr gibt, wem sich das vorstellt. Das Schiff wird jetzt gerade vom Lotse über den Autopilot gesteuert und der Joystick ist 3 Zentimeter hoch. Ist mehr so, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Steuerknüppel an der Modellfernsteuerung. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung. Und dann gibt es hier ein Stück weiter hinter noch das tatsächliche Ruder, wie wir es gestern auch im Simulator gesehen haben. Das ist so ein, ja, sieht aus wie so ein Lenkrad, 10 bis 15 cm Durchmesser wie bei einer Playstation. Also ist schon alles sehr integriert und wenig mechanisch. Fahren Sie jetzt in Anführungszeichen nach Gefühl und nach Tonnen, also sprich visuell, oder mehr nach Radar und elektronischer Seekarte? Mein Job als Lotse ist, dass ich meinen Fluss kenne. Und mein Ehrgeiz oder mein Anspruch an mich ist, wenn ich vernünftig gucken kann und wenn ich einen vernünftigen Rudergänger habe, dann bringe ich das Schiff hoch ohne jede technische Hilfe. Das ist die Grundvoraussetzung, die ich von einem Lotsen erwarte. Ich bin froh über jedwede Hilfe, elektronischer Natur oder sonst welcher, aber ultimativ notwendig, wenn ich schauen kann, ist sie nicht. Das heißt aber im Notfall, wenn es jetzt Nebel hätte mit 3, 4, 5, 6, 700 Meter Sichtweite, dann würde man nach Radar fahren müssen. Wir fahren die Schiffe auch, wenn sie hier nur ein weißes Fenster sehen. Also wir haben hier auch null Sichtweiten auf dem Fluss. Und wir hatten jetzt, letzten Winter hatten wir hier wirklich den ganzen Fluss voll Eis. Es waren auch keine Tonnen mehr da, die sind alle eingezogen gewesen. Und auch dann funktioniert das. Aber dann sind wir natürlich mehr auf technische Hilfsmittel angewiesen, ganz klar. Klar, ja. Was sehen wir denn hier auf dem Radar? Was zeigt das alles? Ich meine, wir sehen hier offensichtlich unser eigenes Schiff und möglicherweise wahrscheinlich auch andere Schiffe. Das ist wahrscheinlich der Sinn des Ganzen. Aber hier gibt es noch jede Menge andere gelbe Echos. Was sehen wir da? Also Sie sehen im Moment einfach Konturen. Das Radar sendet einen elektromagnetischen Impuls aus und der wird reflektiert von jedweder Struktur, auf die er trifft. Also Uferstrukturen oder Tonnen oder Schiffe, andere Schiffe, die sich bewegen. Und es kommt natürlich darauf an, wie diese Fläche dargestellt ist. Wenn es zum Beispiel nur der Mast eines Segelschiffes ist, der ist rund, da habe ich kein Echo, das kann ich nicht sehen. Aber wenn es Stahlschiffe sind mit hohen Aufbauten, die kann ich ganz deutlich sehen. Und was wir hier im Moment sehen, sind die Tonnen. Die haben Radarreflektoren, dass sie gut zu sehen sind. Wir sehen das Peilschiff an unserer Backbordseite voraus. Und wir sehen den Entgegenkommer, der uns recht voraus ist und aber leicht in die Nordseite hält. Das Radar warnt jetzt aber nicht explizit, sondern das zeigt einfach wirklich nur an. Im Moment ist es so in der Seefahrt, die Gerätschaften sind doof. Sie zeigen. Und es wird, man sagt in der Seefahrt, man muss sich jedweder Hilfsmittel bedienen, die man bekommen kann. Es sind alles Hilfsmittel. Das Einzige, was nicht Hilfsmittel ist, das sind Sie, indem Sie die Informationen kombinieren müssen. Okay. Was gibt es jetzt hier für Verkehrsregeln? Also für mich sieht es gerade aus wie Rechtsverkehr. Was macht man mit kleinen Schiffen, wenn hier jetzt ein Tourist mit einem Segelboot rumfährt? Wir sind in einem betonten Revier im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen gilt hier die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Im internationalen Bereich gilt die Kollisionsverhütungsregeln, KVR. Und einer der gravierenden Unterschiede ist, dass wir in der Seeschifffahrtsstraßenordnung den Begriff Vorfahrt kennen. Wir als Schiff, das im Fahrwasser fährt und auf das Fahrwasser angewiesen ist, haben gegenüber anderen Schiffen, die das Fahrwasser kreuzen, Vorfahrt. Das heißt natürlich nicht, dass ich sie per se über den Haufen fahren darf. Ich muss natürlich, wenn es nicht anders geht, auch ausweichen. Nur mit diesem Schiff zum Beispiel habe ich fast keine Chance auszuweichen. Ich habe eine Trasse, in der das Schiff mit seinen 11,20 Meter fahren kann. Die ist etwa 350 Meter breit hier. Mehr Platz habe ich nicht. Die Trasse ist nicht zu sehen, sie ist nicht angezeigt. Und ich muss einfach wissen, wo sie ist und fahre in dieser Trasse. An den Tonnen, die hier sind, ist 8 Meter Wasser. Da kommen wir nicht mehr weiter. Und insofern habe ich hier wirklich Wegerecht und Vorfahrt. Aber Rechtsfahrgebot gibt es scheinbar trotzdem. Also wir fahren jetzt rechts an dem gegenkommenden Verkehr vorbei. Das Rechtsfahrgebot besteht hier natürlich ganz genauso, selbstverständlich. Wir haben eine Ausnahme, wenn man nach draußen fährt, das ist die Mittelrinne. Da ist der rechte Teil des Fahrwassers so flach, und versandet zunehmend, dass das Baggern einfach zu aufwendig ist. Und da hat man sich dazu entschieden, quasi den linken Fahrstreifen für beide Richtungen freizumachen. Okay. Und wer da dann vorher hat, wird Vorfahrt, oder wer dann fahren darf, wird per Funk dann im Zweifelsfall abgestimmt? Nein, die fahren, die begegnen sich auch. Auf die linke Spur ist quasi so breit, dass man das machen kann. Aber da sind dann zum Beispiel keine Überholvorgänge mehr möglich oder keine extremen Manöver. Und es gibt eine sogenannte Lagemeldung, in der wird ausgestrahlt stündlich, wer sich dieses Fahrstreifens nun bedient, und dann weiß man auch Bescheid. Kann man hier oben auf der Brücke sehen, wie viel Tiefgang man hat? Wird das irgendwo angezeigt oder sieht man das tatsächlich nur an der Wasserlinie? Es gibt Schiffe, die haben Anzeigesysteme für den Tiefgang, aber die beste Kontrolle dafür ist tatsächlich Ablesen. Das sehe ich auch, wenn ich von oben da so irgendwie halb runter gucke, oder muss ich da irgendwo runterklettern? Nee, Sie müssen tatsächlich von Land aus schauen. Sie haben von hier oben aus keine Möglichkeit. Beim Auslaufen schauen Sie auf den Tiefgang, dann haben Sie eine definitive Kontrolle. Und Sie haben über den Verlauf der Reise, wissen Sie, was für Verbräuche Sie hatten. Das heißt, das können Sie rechnerisch umsetzen und abziehen. Respektive Sie sehen, wie viel Ballast haben wir genommen, wie viel Frischwasser haben wir produziert. Das rechne ich wieder dazu. Ankommen tue ich immer mit einem errechneten Tiefgang. Auslaufen tue ich mit einem abgelesenen. Wir stehen jetzt hier vor der elektronischen Seekarte. Und da jetzt auch die Frage, was da alles angezeigt wird, jenseits der offensichtlichen Wasser- und Landkonturen. Ja, das ist quasi wie ein Navi beim Auto. Sie haben also die gesamten Informationen, die darauf sind, sind für mich wichtig. Sie haben Wassertiefen, Sie haben Fahrwasserbreiten, Sie haben die Tonnen. Und auf dieser Seekarte werden zusätzlich auch noch die AIS-Targets angezeigt, Automated Identification System der anderen Schiffe. Das ist quasi wie beim Flugzeug auch im Mittelaufzeichen. Und da kann ich auch sehen, welches Schiff mir entgegenkommt. Wir haben gestern auch schon gelernt, es gibt dann standardisierte Anruffrequenzen. Wenn ich mit dem reden will, dann kann ich das auch tun. Ich weiß, wie ich den erreiche. Den Gegenverkehr zum Beispiel. Im internationalen Seeverkehr haben Sie als Not- und Anrufkanal den Kanal 16. Der wird immer geschaltet, der ist immer hörbereit. Und hier auf dem Revier, in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, ist der Verkehrskanal, der Kanal 68. Und jedes Schiff, das sich in diesem Bereich aufhält, ist gehalten, Kanal 68 geschaltet zu haben. Okay, und so eine Lotsen untereinander, wir sprechen uns ab Frequenz, gibt es die separat oder ist es eben genau der Kanal 68 dann? Die Anzahl der UKW-Geräte, die an Bord ist, ist einfach limitiert. Deshalb als Anrufkanal nutzen wir die 68 und dann kann man auf andere Frequenzen weiterschalten. Okay. Ich hatte gerade einen Anruf aus Hamburg. Ihr ATA ist aufgerufen, Sie können durchlaufen. Na Lars, das ist doch eine gute Nachricht. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine gute Wache. Lodemann hier. Wir haben jetzt hier gerade einen Funkspruch bekommen, der uns gegolten hat. Was hat der uns sagen wollen? Das war die Revierzentrale, die uns auf dem Anrufkanal 68 eben kurz Bescheid gesagt hat. Eure Ankunftszeitmeldung von 14 Uhr Hafenlotse ist aufgehoben. Der Liegeplatz wird früher frei, ihr könnt rankommen. Und bisher bin ich so gefahren, dass ich eben Schlag 14 Uhr oben bin. Und jetzt können wir die Strategie ändern und können sagen, jetzt fahren wir so zügig hoch, wie wir das machen können, ohne was kaputt zu machen und ohne hier an Land oder an anderen Schiffen irgendwelche Einflüsse zu nehmen. Das heißt also, man kriegt, natürlich haben wir vorhin schon besprochen, die Freigabe für das Einfahren in den Hafen, wenn der Liegeplatz frei wird. Muss man auch für verschiedene Bereiche des Reviers jeweils Freigaben bekommen oder geht es wirklich nur um den Hafen? Es geht einzig und allein für dieses Schiff um den Liegeplatz und ich bekomme keine Freigabe. Wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn der Wind stärker wäre und ich hätte gesehen, das Schiff lässt sich nicht halten, dann wäre mir das egal, ob da 14 Uhr steht oder nicht, dann fahre ich dahin, weil ich das Schiff hier nicht zum Verkehrsrisiko mache auf dem Fluss. Die Entscheidung treffen wir hier an Bord im Sinne des Schiffes. Und wenn sich das einfach aus navigatorischer Sicht nicht anders machen lässt, dann setzen wir uns auch über alles andere hinweg. Im Fall ist es jetzt so, dass dieses Schiff keinen großen Tiefgang hat. Wenn ich ein großes Schiff habe mit viel Tiefgang, Maximaltiefgang, hier sind 15,10 Meter, dann bin ich an gewisse Passagezeiten gebunden, weil ich sonst nicht genügend Wasser unterm Kiel habe und das Schiff nicht sicher nach Hamburg bringen kann. Da muss ich mit der Tide fahren und habe dann Passagezeiten für bestimmte Bereiche im Fluss. Okay, aber das sind dann eben Dinge, die Sie wissen und nicht Freigaben einer Zentrale, eines Amts? Das ist eine Absprache mit dem Amt, aber die Entscheidung liegt bei mir. Okay. Noch eine Frage zur Planung. Sie haben ja schon gesagt, dass man sehr lange Zeiten im Voraus sehr exakt plant, wann man wo ist und wie lange. Da wird sich ja sicherlich mal was verschieben durch schlechtes Wetter, wie auch immer. Schiebt sich dann einfach alles nach hinten oder lässt man dann was aus? Wie funktioniert das normalerweise? Das ist abhängig von dem Planning der entsprechenden Routen. Das, was Sie sagen, das sind ja die sogenannten Liner-Dienste, die also wirklich nach Fahrplan fahren. Und da kommt natürlich durch Wetter kommt einiges durcheinander. Und teilweise lassen die Schiffe dann, um wieder in den Fahrplan hineinzukommen, auch mal einen Hafen einfach aus. Teilweise laufen sie halt einen halben Tag später ein. Aber im Prinzip versuchen sie wirklich in ihren Schedule, in ihre Abfahrtszeiten wieder reinzukommen. Denn die ganzen Container-Slots, die gebucht sind und die Ladung, die auf das Schiff wartet, das ist ja Termingeschäft, weltweites Termingeschäft. Deswegen müssen die Lines versuchen, ihre Slots zu halten und auch ihre Zeiten wieder einzuholen. Und was passiert mit der Ladung, die auf dem Schiff ist, wenn ein Hafen, wenn der entsprechende Zielhafen ausgelassen wird? Dann wird die umgeroutet, dann wird die zum Beispiel nach Hamburg gebracht und dann mit dem Feederschiff von Hamburg wieder nach Rotterdam gebracht. Okay. Gibt es da Vertragsstrafen, wenn man die Ladung zu spät irgendwo anliefert? Ich bin Lotse und kein Jurist. Also, da wird es sicherlich Auseinandersetzungen geben, denn wenn es sich um Terminladung handelt, die ja beim Endkunden auch entsprechend ankommt, dann wird es sicherlich Vereinbarungen geben. Nur es ist ja nicht so, dass hier jemand sagt, oh, ich komme einfach nicht, weil ich Lust habe, sondern das Wetter ist einfach höhere Gewalt und dagegen wird keiner sich irgendwie absichern können. Okay. Sie haben uns jetzt gerade geschildert, dass Sie aufgrund des möglichen Tiefgangs und der Fahrrinne hier relativ lang links bleiben und auf den entgegenkommenden Verkehr zufahren. Der sollte idealerweise keine Panik kriegen. Absprachen gibt es da aber nicht. Der vertraut auch darauf, dass hier jemand steuert, der weiß, was er tut. Ja, auf jeden Fall. Und wir kennen unsere Kollegen. Wir wissen, einige Kollegen fahren ein bisschen vorsichtiger, einige Kollegen fahren relativ entspannt. Aber ich weiß, welches Schiff Lots besetzt ist und welches nicht und kann mich entsprechend dann auch verhalten. Und die Kollegen erwarten Gleiches auch von mir. Also Sie wissen jetzt, dass da ein Lotse, ein Kollege drauf sitzt? Ja, das weiß ich ganz klar. Und bei den Schiffen, bei denen kein Lotse drauf ist, müsste ich unter Umständen schauen, ob der nervös wird. Ich sehe ja, wie er reagiert und dann rufe ich ihn an und sage ihm, ich drehe gleich weg oder so. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie viel Kilometer wir jetzt bräuchten zum Anhalten aus, wie schnell fahren wir? Hab's schon wieder nicht im Blick. Wir fahren jetzt zurzeit 15 Knoten, 14,6, 14,8 Knoten über Grund. Die Tide läuft mit 2,5 bis 3 Knoten gegen an, das heißt, wir machen tatsächlich jetzt eine Geschwindigkeit von etwa 16,5 Knoten durchs Wasser. Um das Schiff jetzt hier zu stoppen, wenn ich jetzt einfach den Fahrhebel auf 0 lege, wird das mit der Strandung enden. Und ich denke mal, dass ich gut und gerne 2 Kilometer brauche, eher mehr. Bei dem Wind ist die Problematik aber, dass ich, bevor das Schiff stoppt, die Steuerfähigkeit verliere und ich das Schiff dann nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt also, bevor das Schiff zum Stillstand kommt, wird es aus dem Kurs laufen und wird irgendwo auf Grund gehen. Was ist die Minimalgeschwindigkeit durchs Wasser, bis zu der das Schiff sinnvoll steuerbar ist? Abhängig von den Wind- und Wettereinflüssen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben ideale Wetterbedingungen, kein Wind, kein Strom, dann kann so ein Schiff hier bis 5 Knoten runter steuern, also bis etwa 7 Stundenkilometer. Und darunter wird es dann schwierig. Und bei dem Wind, den wir zurzeit haben, wir haben zurzeit einen Westenwind, 6 Windstärken, würde ich das Schiff sinnigerweise nicht unter 9 bis 10 Knoten fahren wollen, dann wird es schwierig mit Steuern. Mhm. Und das Schiff hat eine traditionelle Konfiguration, 1, 2, 3 Schrauben und ein Ruder und wahrscheinlich vorne möglicherweise ein Querstrahlruder oder auch nicht, machen das die Schlepper nachher? Nein, dieses Schiff hat eine, also konventionelle, sagten Sie gerade, konventionell ist eine Schraube, ein Ruder. Das ist konventionell. Es gibt verschiedene Formen von Ruder, es gibt Flossenruder, es gibt Korddüsen, es gibt also jede Menge verschiedene Ausformungen dieser Ruderangelegenheiten. Aber Standard ist ein feststehender Propeller, der den Pitch nicht ändern kann, ein Halbschweberuder und dann teilweise ein Bugstrahler. Dieser hat auch einen Bugstrahler, der ist aber erst effektiv ab 3 oder 4 Knoten durchs Wasser. Vorher läuft das Wasser zu schnell dran vorbei, als dass der Wasser zu fassen kriegt. Da hat er keine Saugmöglichkeiten. Okay. Und könnte man so eine Art Notbremsung machen, indem man Vollgas rückwärts fährt? Ich meine, nachdem der hier kein Variable Pitch hat, müsste ich dann den Motor andersrum laufen lassen, richtig? Oder gibt es da ein Getriebe zwischendrin, das umschaltet? Ich schätze mal, Sie haben hier etwa 45.000 PS. Das Getriebe möchte ich sehen. Nein, die Maschine läuft zurzeit mit 80 Umdrehungen nach voraus und ich müsste die Maschine dann stoppen, das ist Standard Procedure. Dann wird die Nockenwelle verschiftet und dann wird die Maschine rückwärts wieder angeschmissen. Getriebe gibt es nicht, die Kurbelwelle ist direkt auf den Propeller geflanscht. Und eine Notbremsung kann ich machen, selbstverständlich. Ich kann also Stoppmaschine halbe rückwärts oder auch volle rückwärts. Nur das Problem an der Sache ist, dann verliere ich sofort meine Steuerwirkung. Denn die Steuerwirkung basiert darauf, dass das Wasser am Ruderblatt vorbeiströmt. und der Propeller sitzt vor dem Ruderblatt. Wenn ich den andersrum drehen lasse, zieht er das Wasser von hinten am Ruderblatt vorbei, schiebt es nach Schiffsrichtung vorne und dann habe ich keine Steuerwirkung mehr. Okay, also auf freier See könnte man sowas machen, aber eigentlich ist es kein sinnvolles Manöver, weil Steuern möglicherweise wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Selbst wenn Sie voll zurückgeben, brauchen Sie gut 800, 900 Meter, um das Schiff zu stoppen. Effektiver im Sinne der Vorausrichtung ist es, hart Ruder zu legen und direkt nach der Seite wegzugehen. Dann wird sich das Schiff bis 30, 35 Grad auf die Seite legen, aber maximal 300 oder 400 Meter voraus machen. Und damit haben Sie also einer Gefahr weitestgehend vorausgebeugt. Das Problem ist, ich habe hier keinen Platz. Wie geschildert, ich habe nur 150 Meter nach beiden Seiten und dann ist Schluss, dann sitzen wir. Und da habe ich das Schiff noch nicht mal 20 Grad vom Kurs ab. Habe ich keine Chance. Ja. Sie fahren jetzt ja hier nicht mit dem Handrad und steuern das Ruder direkt, sondern mit dem Autopilot. Und konkret geben Sie da welchen Parameter vor, neben der Geschwindigkeit ganz offensichtlich? Ne, ich gebe den Kurs vor. Ich weiß, also Sie wissen zum Beispiel, die Autobahn A7 führt von Stuttgart nach Karlsruhe und auf der fährt man Richtung so und so viel. Und ich weiß, auf welchem Flussstück ich in welche Himmelsrichtung fahre. Das orientiert sich an der Kompassrose. Und hier die nächste Kursrichtung ist 123 Grad. Das heißt für mich, ich muss wissen, wo bin ich? Schwinge ich in die Kurslinie ein und muss dem Autopiloten vorgeben, du sollst bitte jetzt das Schiff in 123 Grad Kompasskurs steuern. Okay, und den Punkt, an dem Sie auf diesen neuen Kurs drehen, wissen Sie einfach, weil Sie sich auskennen? Ich habe Orientierungspunkte an Land, an denen ich mich orientiere. Jeder Lotse hat seine eigenen Punkte, wo er sagt, okay, der Baum oder das Windrad oder aber eben Richtfeuerlinien, die seitens der Behörden an Land installiert sind und die für mich dann wirklich die Mitte der Trasse, also des für mich nutzbaren Fahrwassers, darstellen. Okay. Shallow breath. Ja, generell sind wir jetzt ungefähr, würde ich mal sagen, knapp vor der Hälfte. Wir haben vorhin die Fähre Glückstadt passiert und fahren jetzt hier gerade mit gemütlichen 13 Knoten die Elbe hinunter. In dem Fall hinauf. Entschuldigung, hinauf. Ja, wobei es halt witzig ist, die Elbe ist ja eigentlich hinten, die Elbe ist ein Fluss, aber abhängig von der Tide ist die Fließrichtung Richtung Nordsee oder Richtung Land. Das heißt, der Fluss an sich gibt die Fließrichtung nicht vor. Und was interessant ist, der Sedimenteintrag ist von See nach Land stärker als andersherum. Kommt es oft vor, dass wir sehen ja gerade, glaube ich, auch wieder die Küstenwache, dass die jetzt hier einfach beschließen, sie wollen an Bord kommen? Oder ist das eher selten? Muss da einen konkreten Anlass geben oder dürfen die einfach so an Bord kommen? Ob sie es dürfen oder nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dieses Schiff ist, solange es nicht einklariert ist, und das ist hier definitiv nicht der Fall, in diesem Fall speziell griechisches Hoheitsgebiet, und der Kapitän hat die Befehls- und die Hoheitsgewalt auf diesem Schiff. Und die Behörden müssen einen begründeten Verdacht haben, um an Bord kommen zu können. Ich bin seit 9 Jahren hier, hier ist noch nie jemand an Bord gekommen. Okay, das heißt, irgendwelche Kontrollen passieren im Hafen dann? Ja, das passiert im Hafen. Es ist einfach auch, das Gefährdungspotenzial ist für die Behörden doch einfach zu groß. Wir sind mit dem Ding mit 15, 18 Stundenkilometer unterwegs, das Behördenfahrzeug genauso. Dabei dann überzusteigen und so, das lohnt sich nicht. Das Schiff kann sowieso nirgendwo hin, es kann nicht weg. Und wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand irgendwas abholt, dann fahren Sie halt nebenher und gucken, dass niemand rankommt. Okay. Hm. Was kommt da hinten auf dem Drucker jetzt an? Neuer Wetterbericht, oder? Das sind sogenannte Enhanced Group Calls, die hier ankommen. Das können Wetterberichte sein, das können Lagemeldungen sein, navigatorische Lagemeldungen, zum Beispiel Rig Moves in der Nordsee oder sowas. Das sind einfach interessante navigatorische Neuigkeiten, die das Seegebiet betreffen, in dem sich dieses Schiff befindet. Kommt über Satellit. Und die Seegebiete lassen sich manuell einstellen, welches Seegebiet jetzt interessant ist. Okay, jetzt wäre es meine nächste Frage gewesen. Das entspricht ungefähr dem NOTAM, Notices to Airmen, in der Fliegerei, wo ich auch verpflichtet bin, die als Pilot vorm Start durchzulesen. Und genauso wird es hier eben auch sein. Ich bin verpflichtet, das zur Kenntnis zu nehmen, oder? Sie haben jetzt aber nicht gehört, dass er hinten das Ding rausgerissen und sofort zerknüllt hat. Ich habe nur gehört, dass es rausgerissen hat. Mehr ist mir nicht aufgefallen. Wie viele Lotsen sind Sie denn insgesamt, die sich dieses Revier, die Elbe runter, jetzt zuständig sind? Wir sind hier auf der Elbe zurzeit 243 Lotsen insgesamt. Davon roundabout 100 im Bereich Hamburg-Brunsbüttel und die 143 zwischen Brunsbüttel und See. Das liegt daran, dass der Verkehr von See zum Kanal und andersrum doch erheblich mehr ist als der Verkehr von Hamburg zum Kanal. Und wir haben pro Monat, will ich sagen, etwa 1.000 Schiffe, die gelotst nach Hamburg fahren und wieder runter. Also 2.000 Lotsjobs im oberen Bereich und etwa 3.000 im unteren Bereich. Okay. Wir haben, vielleicht kann man das dazu sagen, wir haben etwa 50.000 Lotsjobs übers Jahr. Und unsere Unfallhäufigkeit liegt also unterhalb des Promillebereiches. Und Unfall heißt dann wirklich Kollision? Oder gibt es da weniger dramatische Unfälle? Ja, natürlich gibt es dramatische und undramatische Unfälle. Und der dramatischste Unfall, den ich nicht hoffe, dass er jemals eintritt hier in der Zeit, ist, dass ein Schiff die Fahrrinne blockiert und damit den Hamburger Hafen dicht macht. Wenn wir dieses Schiff jetzt quer in die Fahrrinne stecken würden und die Tide läuft weg, dann bricht das Ding auseinander, das hält es nicht. Und damit ist der Export, der über den Hamburger Hafen geht, auf 3 bis 4 Monate hin einfach beendet. Und wenn man sich überlegt, was der Hamburger Hafen für die deutsche Wirtschaft und für den deutschen Export eigentlich ausmacht und sich vorstellt, wie verletzlich dieses System ist, dann ist das, möchte man sich die weiteren Konsequenzen gar nicht ausmalen. Ja. Jetzt. Das haben Sie es gerade gehört, da hat sich einer gemeldet, der legt jetzt in diesem Hafen ab. Der kann mich nicht sehen, der liegt innen drin im Bassin. Der hat sich auf Kanal 68 bei der Verkehrszentrale angemeldet und hat gesagt, ich komme jetzt raus. Ich weiß, wer das ist, ich kenne seine Stimme, ich kenne den Kollegen und habe ihm Bescheid gesagt, pass auf, ich gehe ein bisschen in den Nord, du kannst eben direkt um die Ecke fahren, der will hier auf die Rede, dann braucht er keine großartigen Manöver zu machen. Und das ist einfach der Vorteil, den der Kapitän hat. Er hätte nicht gewusst, wo kommt er jetzt her, wer ist da an Bord, was hat er vor, wo will er hin, was bedeutet das für mich? Und für uns ist das eine Absprache, die mit 2 Sätzen geklärt ist und der Keks ist gelutscht. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man die Kollegen einfach kennt. Ich meine, es ist keine Sammlung anonymer Fremder, sondern es ist alles bekannte Größen. Das ist genau der Fall. Und zu den bekannten Größen an Kollegen ist einfach auch das Revier bekannt und ich meine auch zu wissen, wie sich dieses Schiff in dem Revier verhält. Einfach aufgrund der Expertise, dass ich jedes Jahr meine 300-400 Schiffe fahre, verschiedene Schiffe, und die aber nur in diesem Revier, sodass man das also ganz gut mit der Zuordnung hinkriegt. Ja, ja. Warum hupt es hier immer, wenn Sie da am wie heißt man das, Maschinentelegraph rummachen? Das ist einfach, indem ich ihn jetzt bewege und ihn runterlege, quittiert er quasi mein Kommando. Früher lief es so, dass das kein automatischer Telegraph war, sondern es war ein manueller. Sie haben hier oben auf meinetwegen halbe vorausgelegt, dann hat es unten im Maschinenraum geklingelt, dann ist unten einer zum Maschinentelegraph gerannt, hat den Hebel ebenfalls auf halbe vorausgelegt und hat dann die Füllung an der Maschine hochgedreht und dann ging die Drehzahl nach oben. Und heute ist es eben ein automatischer Telegraph, das heißt, ich fahre die Maschine tatsächlich hier von diesem Hebel. Okay, daher kommt auch der Begriff Telegraph. Das ist eigentlich ein blödsinniger Begriff, wenn man denkt, das ist einfach ein Gashebel. Im Prinzip ist es ein Gashebel heute, aber früher war es wirklich ein Telegraph, weil die Maschine unten besetzt gefahren wurde und weil eben einfach die Bewegungen analog gemacht worden sind. Ja, ja, ja. So, wir haben jetzt von der Hafenbehörde, die heißt wahrscheinlich offiziell anders, aber jedenfalls von denen, die da zuständig sind, die Erlaubnis bekommen, dass wir auch beim Anlegen mit auf dem Schiff bleiben können. Ursprünglich war geplant, dass wir mit dem Lotse, der ja am Hamburger Hafen das ganze Schiff übergibt an den Hafenlotsen, dass wir da mit von Bord gehen. Wir bleiben jetzt aber doch für uns zum Anlegen an Bord, können uns das noch mit angucken, vielleicht noch ein paar Worte mit dem Lotse, dem anderen Lotse wechseln und fahren dann mit dem Schlepper wieder wahrscheinlich irgendwie an Land und dann mit dem Zug zurück nach Brunsbüttel, wo wir dann ja unser Auto stehen haben. Wenn Sie hier mit den großen Container-Gantries ankommen, also die neuen Containerbrücken, die wir in Hamburger Hafen jetzt an hier aufgebaut worden sind, die sind 94 Meter hoch als Deckslast. Die Hochspannungsleitung hier 73 Meter, die hintere 81 Meter in der Höhe. Und dann fahren Sie hier ganz an der Seite, an dem Hochspannungsmast durch. Das Problem ist, das Schiff ist mit der Decksladung dann aber 140 Meter breit. Und dann hat man von der subjektiven Perspektive immer die Überlegung so, komme ich an den Mast oder komme ich nicht an den Mast? Und dann müssen Sie einmal komplett übers Fahrwasser rüber auf die andere Seite und dann auf der anderen Seite unten drunter durchfahren. Und auch da haben Sie dann wieder diesen, das ist sehr spannend. Vor allem, weil die Schiffe mit 9 Meter Tiefgang kommen. Am Tonnenstrich sind 8 Meter Wasser und Sie nivellieren. Also wann stoße ich unten oder wann stoße ich oben an? Und in dem netten Schrieb steht dann, die Hochspannungsleitung wird nicht spannungsfrei geschaltet. Nebenbei die Überlegung, wie weit ist der Funkenflug? Ja. Das ist echt spannend. Ich habe auf meiner Homepage habe ich ein paar Bilder dazu. Dann können Sie sich das mal angucken. Ja, die verlinken wir auf jeden Fall, ja. So, so langsam kommt der Hafen in Sicht. Wir sehen die ersten Containerbrücken und kommen jetzt dann gleich an dem Campingplatz vorbei, an dem wir vorgestern übernachtet haben. Wie lange brauchen wir noch? Ja, noch etwa 40 Minuten, würde ich sagen. So, wir kommen jetzt hier in Hamburg gleich an einem, zumindest aus Schifffahrtssicht, denkwürdigen Punkt vorbei. Da gibt es scheinbar einen Menschen, einen Privatmensch, der, wenn hier Schiffe vorbeifahren, immer die Nationalhymne des vorbeifahrenden Schiffes vom Band abspielt. Und also entweder uns verarscht gerade ganz jemand ganz furchtbar und guckt, ob wir tatsächlich rausgehen und versuchen, das zu hören. Wir werden aber gleich den akustischen Beweis antreten. Also theoretisch müssten wir in ein paar Momenten hier die griechische Nationalhymne hören. Ich kann es übrigens nicht verifizieren. Ich weiß nicht, wie die sein müsste. Welcome to Greece. Dieses Tröten jetzt zur Erklärung sind wir hier auf dem Schiff und der Hintergrund ist, dass ein ehemaliger Nachbar unseres Lotsen in dem Altersheim wohnt, an dem wir gerade vorbeifahren. Das Radar, was wir da vorne jetzt auf der Seite sehen, gehört es zu denen, die dann quasi verwendet werden, um sie im Nebelfalle dann zu führen. Das ist Nessand Radar, das gehört zur Hafenlotsen-Radarkette, genau. Und im Falle also von unsichtigem Wetter oder im Falle von besonders großen Schiffen bekommen wir Radarberatung von außen und in dem Fall auch von der Station, ja. Gut, jetzt kommt dann der Moment der Übergabe an den Hafenlotsen und unser bisheriger Gast geht von Bord und wir bedanken uns erstmal ganz, ganz furchtbar herzlich. Es war echt spannend und interessant. Ja, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie ein bisschen Zeit gefunden haben, mal mitzukommen. Und ich sage mal, herzliches Grüßle ins Ländle. Er kommt nämlich auch von da unten, hatten wir bisher wahrscheinlich nicht gehört. So, dann haben wir jetzt dieses Lotsenboot, das uns jetzt entgegenkommt und die Ablösung bringt. Wahrscheinlich mit dem gleichen Manöver wie vorhin, auf die Seite fahren und quasi den Kollegen die Leiter rauf und runter schicken. Außerdem sind zwei Schlepper im Anmarsch, die uns dann andocken und helfen beim Einparken in den Liegeplatz. Welcher Kai war das nochmal? Das geht an den Athabasca-Kai. Das Schiff geht mit Backbordseite längs. Das heißt, sie drehen jetzt auf dem Fluss das Schiff einmal um und legen dann an mit dem Strom von hinten kommend. Und dafür braucht es dann einfach einen zweiten Schlepper mit bei dem Wind. Wir haben ja immer noch West 6 und das ist dann einfach zu manövrieren besser und sicherer. Okay, bisher hat unser Lotse ja das Schiff selber gesteuert, indem er am Autopilot und am Maschinentelegraph selber rumgefingert hat. Jetzt ist er übergegangen zur, ja, in Anführungszeichen Fernsteuerung, sprich er gibt Kommandos per Stimme und Kapitän, Steuermann, Rudermann, Rudergänger setzen das dann eben entsprechend um. Steuermann ist derjenige, der über 4 Stunden hin verantwortlich ist für die Wache und für die Schiffsführung. Rudergänger ist derjenige, der tatsächlich dieses Ding bewegt. Dessen Kompetenzen beschränken sich auf: Ich steuere das Schiff, aber ich habe keine Befehlsgewalt. Ich bin Empfänger. Also zu unterscheiden zwischen Steuermann und Rudergänger. Okay, und warum jetzt dieser andere Modus, dass Sie Kommandos geben und nicht mehr selber fingern? Die automatische Steuerung reagiert relativ träge. Das Schiff ist sehr langsam, das heißt, es hat sehr wenig Strom am Ruderblatt. Das heißt, die Effektivität des Ruders ist sehr gering bei dieser Schiffsgeschwindigkeit und ich muss schnell und mit großen Ausschlägen reagieren und das tut die Automatik nicht. Und da Sie nicht alle Hebel gleichzeitig anfassen können, geht es jetzt eben per Stimme und Kommando? Nein, es geht ganz klar deswegen. Meine Tätigkeit ist eine rechtlich rein beratende Tätigkeit. Wenn ich jetzt anfange, das Schiff selber zu fahren, dann habe ich das Problem, dass meine Aufmerksamkeit auf das Steuern limitiert ist und damit hätte ich im Falle eines Unfalles gegen meine Berufspflicht verstoßen, denn ich habe etwas angefasst. Ich bin ein Berater und darf nichts anfassen. Was eben offensichtlich nicht für den Autopilot gilt, während dem Geradeausfahren. Der Autopilot ist, sage ich mal, gängige Praxis, um die Schiffsbesatzung zu entlasten. Und das Problem ist, dass wir hier in der Diskrepanz sind. Das Seelotsgesetz ist von 1956. Wir haben mittlerweile 2010. Und damals hatte ich für jede leere Kaffeetasse auf der Brücke einen Mann, der sie wegräumte. Heute bin ich froh, wenn zwei Mann auf der Brücke stehen und die sich vor Müdigkeit noch gerade ausguckend halten können. Okay. Übrigens fahren wir hier gerade an Airbus vorbei. Da steht ein schöner neuer A380 von Emirates auf dem Vorfeld. Das wird auch mal irgendwann mal eine Episode werden müssen, dass wir Airbus besuchen gehen, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt sind zwei Lotsen an Bord gegangen, plus ein Schülerpraktikant. Und der eine Lotse ist sozusagen der Chef und der andere ist der Assistenzlotse, der derzeit den Funk beginnt, was er bedient, was er genau macht, werden wir dann sehen. Wollen Sie sich ganz kurz vorstellen? Donatus Kulisch, Hafenlotse seit 8 Jahren und ja, mein Traumberuf. Habe ich heute schon öfters gehört. So, der eine Lotse, der Assistenzlotse, macht jetzt bedient schwerpunktmäßig den Funk und sorgt insbesondere dafür, dass die Fahrrinne, die Fahrstraße, der Weg frei ist. Hab den Eindruck, dass jetzt irgendwie ein bisschen mehr Leben hier reinkommt und dass das ein bisschen, dass es wahrscheinlich wichtiger ist, hier jetzt schneller zu reagieren als vielleicht vorher. Also es scheint etwas angespannter, die Situation. Mit hier zwei Schlepper, die schön auf der Stelle rumdrehen können, witzigerweise. Die haben wahrscheinlich entweder zwei Pottantriebe und können dadurch gegenläufig beschleunigen auf der Stelle drehen oder sie haben möglicherweise auch einen Voigt-Schneider-Propeller. Wir stehen jetzt im Übrigen genau am Anflugende der Bahn von Hamburg-Finkenwerder, also vom Airbus-Werk. Mit ein bisschen Glück landet jetzt gleich was. So, die Lotsen hier geben jetzt auch den Schleppern entsprechend Anweisungen, um passend anzudocken. Ich glaube, ich gehe mal raus und gucke mir das von draußen an. So, der eine Schlepper. Der eine Schlepper kommt jetzt von hinten ran. Und dient dann nachher wahrscheinlich einfach zum Rumdrehen. Der andere fährt vorne ran. Und wir haben tatsächlich gerade einen Flieger im Endteil auf die Bahn in Finkenwerder. Extrem cool. Ich bin nicht ganz sicher, was es für ein Flieger ist. Gerade ist ja schon was kurz, hat einen Anflug geübt, Go-Around sozusagen. Und wir sind langsam genug. Ah nee, das ist ein Rumpftransporter. Also quasi der große, volumige Zulieferer Airbus. Ja, jetzt sehe ich gerade, wie der Flieger im Endanflug, glaube ich, doch nochmal durchstartet, wenn ich es richtig gesehen habe, bin mir nicht ganz sicher. Würde mich aber auch nicht wundern, weil das Schiff hier doch so hoch ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass zum gleichen Zeitpunkt hier ein Flugzeug landet. Ja, und das ist ein Rumpftransporter, die Beluga, also der Nachfolger vom Super Guppy, das steht hier auch einer rum. Ja genau, der macht jetzt eine Linkskurve und probiert den Anflug nochmal, weil wir da im Weg waren. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn der direkt über uns drüber gegangen wäre, aber wundert mich nicht, dass das nicht der Fall ist. Warum sind jetzt hier zwei Lotsen an Bord gegangen? Weil der Fahrlotse sich auf das Manöver konzentrieren muss, er muss gleich das Schiff drehen, spricht dann mit den Schleppern auch auf einem anderen Funkkanal und ich überwache weiterhin den normalen Funkkanal. Macht die weitere Kommunikation auch mit anderen Schiffen, mit dem Oberhafen an, falls notwendig. Und dann kann der Fahrlotse sich voll auf das Manöver konzentrieren und wird von allen anderen Sachen, auch dass ich jetzt mit Ihnen spreche, freigehalten. Okay, wollen Sie sich auch noch ganz kurz vorstellen, damit die Leute die Stimme zuordnen können? Ja, mein Name ist Sven Stemmler und ich bin auch ein Hamburger Hafenlotse, genauso wie Herr Kuhle. Ist heute eher viel oder wenig los im Hafen? Ist das aktuelle Verkehrsaufkommen typisch? Heute ist sehr wenig los. Okay, also freie Bahn sozusagen. Ja. Mittwoch ist traditionell wenig los, also das Montag, Dienstag ist hier alles voll. Und nochmal kurz als Erläuterung, wir fahren jetzt noch 6 Knoten, das sind ungefähr 10 km/h und bei der Geschwindigkeit wird es ja, wie vorhin erläutert, langsam kritisch, was die Ruderwirksamkeit angeht und das ist eben mit dem Grund, warum jetzt hier die Schlepper dran sind und mithilfe der Schlepper kann natürlich navigiert werden oder gesteuert werden, weswegen der Fahrlotse, der jetzt hier quasi das Kommando hat, eben nicht nur Kommandos an das Personal auf der Brücke gibt, sondern eben auch direkt per Funkverbindung mit den Schlepperbesatzungen in Kontakt steht. Wir haben jetzt hier noch schätzungsweise einen halben Kilometer bis zu der Stelle, wo wir umdrehen. Wir werden dann quasi auf der Stelle gewendet. Durch die Schlepper allein könnten wir das natürlich nicht. Und fahren dann oder werden dann rückwärts an das Containerterminal rangefahren. Jetzt kommt uns gerade noch ein kleinerer Containerfrachter entgegen. Den lassen wir jetzt noch vorbei. Und sind die Schlepper jetzt schon aktiv oder ist der... Okay, die baumeln quasi noch, die Seile baumeln noch. Festgemacht, aber fahren nur mit. Also so ist die Order. Erst beim Drehen brauche ich sie. Okay. Wie viele solche Hafeneinfahrten machen Sie pro Tag oder pro Woche oder pro irgendwas? 3 bis 4 pro Tag. Okay. Jetzt ist gerade die Beluga hinter uns gelandet. Habe ich vorher noch erkundigt. Die Airbus-Jungs haben hier wohl eine Schiffshöhenmessanlage. Und je nachdem, was für ein Schiff, wie hoch das Schiff ist, was da kommt, wird eben der Flieger landen gelassen oder auch nicht. Kleinere Flugzeuge fliegen einfach höher drüber, landen weiter hinten, aber die großen Belugas, die ganze Bahn brauchen, die werden dann halt einmal umgeleitet, machen einen Go-Around und kommen dann später. Gut, jetzt haben wir die Triebwerke, wollte ich schon sagen, den Motor gestoppt und halten an. Wir sind jetzt hier in dem Hafenbecken vor dem Terminal. Besonders viel Platz scheint nicht, aber ja, auf der Stelle drehen geht ganz offensichtlich. So, jetzt kommen die ersten Kommandos an die Schlepper, wenn ich das richtig sehe oder höre. Von die 5 kann sich auch schon mal nach Backbord fahren. 5 sind nach Backbord. Werden wir jetzt vollständig von den Schleppern gedreht oder spielt das Schiff da auch noch eine Rolle? Das Schiff spielt da eine große Rolle noch, ja. Und die Strömung, der Wind. Die 10, 4-Backbord. 4-Backbord ist 10. Zur Erläuterung, die beiden Schlepper heißen Fairplay 10 und Fairplay 5. Daher 10 und 5, so quasi als Rufzeichen. Stop Engine. Stop. Habt ihr vorne schon mit einem Turn, oder? Nee, noch nicht. Kleinen Moment mal warten, bitte. Okay, ja, wir sind klar. Und die 10 quer. Was sagen Sie denen da jetzt? Ich habe dem jetzt die Richtung gesagt, in die er tauen soll. Und vorhin schon die Stärke, also er soll voll tauen irgendwie so und er taut jetzt in eine bestimmte Richtung mit voller Kraft. Okay. Das heißt, die Drehung, die wir jetzt spüren, kommt schwerpunktmäßig vom Schlepper? Die kommt im Moment vom Schlepper und auch von der Strömung. Okay, aber eben nicht vom Ruder hier, weil das ist mir viel zu langsam dafür. Das könnte ich jetzt mit der Maschine auch noch machen, aber das brauche ich im Moment nicht. Okay. Die 5 kann auch mithelfen. Alle 5 helfen, Push Medium. Das war der Vorteil. Cool. Jetzt drehen wir hier quasi auf der Stelle rum. Hinten und auch vorne. Wir sehen jetzt gerade den hinten schleppt, so wie es aussieht, mit Vollgas genau quer. Müssen wir nachher mal gucken und in die Shownotes schreiben, wie viel Pferde so ein Schlepper hat. Muss ziemlich nennenswert sein, sonst könnten zwei Schlepper das Schiff nicht trennen. Sie müssen es jetzt dann ja auch rückwärts dann an den Keil schleppen, zumindest teilweise. Da kann natürlich die Schraube vom Containerschiff auch mitmachen. Das Schiff wird jetzt von außen gesteuert. Das hat hier auf der, ja, auf dem seitlichen Ausleger der Brücke auch so einen Steuerstand mit Maschinentelegraph und Ruder. Und wird jetzt von hier gesteuert, sodass man eben auch einen guten Blick auf den Kai hat, an dem wir anlegen werden. Das Anlegen jetzt gleich auch mit Schlepperhilfe oder schaffen wir das allein? Nee, da brauchen wir Schlepperhilfe dazu. Das, bei der Größe des Schiffes und der Wind ist ein bisschen ablandig, da muss einer drücken und einer Standby zum Abhalten sein. Abhalten heißt bremsen? Nee, wir wollen da ran, aber falls wir zu schnell rankommen, stoppt er die Quergeschwindigkeit. Okay, ja. Jetzt haben wir einen schönen Blick auf das Container Terminal. Gestern haben wir eine Hafenrundfahrt gemacht, da haben wir das, die Containerbrücken so von halb schräg unten gesehen und jetzt sehen wir es eben ja, von oben, beziehungsweise mehr oder weniger auf Augenhöhe. Natürlich sind es ein bisschen höher noch. Man sieht auch die Container Carrier, ich weiß nicht, wie die Geräte heißen, aber diese achträdrigen, sehr, sehr hohen, ja, Gabelstab, das ist der falsche Begriff, Containertransporter sieht man hier rumfahren. Wir werden auch versuchen, irgendwann mal noch eine Episode aus einem bzw. über einen Containerterminal zu machen. Das hat jetzt leider nicht funktioniert im Rahmen unserer Reise. Und wir fahren jetzt ganz langsam rückwärts. Zumindest teilweise durch die Maschinen. Ja, der Schlepper schleppt aber schon noch ganz ordentlich. Zum einen beschleunigt er das Schiff nach hinten, sieht man ganz eindeutig anhand der Strömung, die der Schlepper produziert und wie sie ihn da hinten rumbaumelt. Hier rund um das Container-Terminal sind Positionsmarken angebracht und wir müssen mit dem Heck einer ganz bestimmten Marke parken, sodass die Kräne, die zugeteilten Kräne, dann auch in der Lage sind, die Container entsprechend sinnvoll abzuladen. Und da wir das Heck hier nicht sehen können, haben wir jetzt quasi über die Schiffsmaße zurückgerechnet, wo die Brücke zum Stehen kommen muss und das ist jetzt quasi das Ziel. Es sind auch ein paar VW-Busse an der Pier angekommen und das sind die Leute, die quasi die Seile, die Taue zum Festmachen des Schiffes dann entgegennehmen. Diese Metermarken sind wichtig für die Zeiten, wenn hier alle Pier-Liegeplätze belegt sind. Weil dann kann es sein, wenn einer sich um 20 Meter falsch hinlegt, dass ein anderer plötzlich nicht mehr anlegen kann und nicht mehr dazwischen passt. Deswegen ist es ganz wichtig, genau zu liegen. Okay. Zeigt ein weiteres Mal, wie genau das zeitlich und räumlich hier alles geplant und orchestriert ist, ne? Vorausgeplant von den Terminals. Jetzt ist es, ich weiß jetzt nicht genau, wann hier wieder Schiffe eingeplant sind, aber der Terminalbetreiber, der plant sich das ganz genau ein, wann, wo, welche Schiffe liegen. Und da ist einer nur dafür da, zu überwachen, dass keine Überschneidung kommt. Also ich hatte gestern den Fall, dass einer um 10 Meter falsch gelegen hat mit seinem kleinen Schiff. Und ich dann nur noch 2 Meter hinten Platz hatte und 10 Meter vorne, konnte ich mich natürlich nicht so genau auf meine Metermarken legen. Und außerdem war es ein bisschen gefährlich und der Kapitän war auch nicht froh darüber. Ja. Wer entscheidet denn, an welchem Terminal ein Schiff anlegt? Sind die quasi alle gleich hier oder gibt es da Vorlieben oder Zwecke? Nein, das ist jede Reederei oder jede Linie hat einen Vertrag mit einem Terminalbetreiber und sagt hier, wir kommen regelmäßig mit unseren Schiffen einmal in der Woche und dann werden die Container, die hier beladen werden sollen oder gelöscht werden sollen, das wird alles vorausgeplant, die logistische Kette. Das heißt, wenn eine Reederei regelmäßig hier zu diesem Terminal, Burchard Kai Terminal kommt, dann wird hier von hier aus auch alles organisiert. Die Schiffe müssen sich hier regelmäßig anmelden und sagen, wann sie ankommen. Dann müssen sie ihre Zeiten, die Ankunftszeiten korrigieren, weil sie häufig etwas langsamer oder schneller sind als geplant, wegen Wind- oder Stromverhältnissen. Und das wird also zwischen der Reederei oder dem Liniendienstbetreiber und dem Containerterminal entschieden. Und die haben einen Verbindungsmann in jedem Hafen, das ist der Agent oder die Agentur. Und die Agentur bestellt ja die Festmacher zum Festmachen des Schiffes, organisiert, dass die Einwanderungsbehörden rechtzeitig an Bord kommen, damit diese Besatzung an Land gehen kann. Und eben warnt auch die Lotsen vorher, dass die Schiffe kommen. Und so ist die Agentur, kriegt nachher auch unsere Rechnung und bezahlt sie und leitet das dann weiter, kriegt das Geld von der Reederei dann wieder. Das heißt, Hala und Eurogate stehen hier tatsächlich in Konkurrenz zueinander in gewisser Weise. Ja, auf jeden Fall. Hala und Eurogate sind unterschiedliche Firmen und die wollen natürlich beide, dass es dem Hamburger Hafen gut geht, aber je nachdem natürlich, kämpfen sie auch um die einzelnen Liniendienste. So, unsere Heimreise ist auch organisiert. Wir können mit dem Schlepper hier dann rüberfahren und dann von der Schlepperpier aus mit der Fähre dann wieder richtig in die Zivilisation an Hamburg Landungsbrücken oder sowas. Wir sind jetzt kurz vorm Anlegen. Die Leine des hinteren Schleppers sieht relativ lose aus. Und hier auf der Seite, sehr interessanter Blick. Der andere Schlepper ist jetzt quasi mit dem Bug, der ist entsprechend mit Gummi ausgestattet, drückt er jetzt das Schiff an der Seite quer an die Pier ran. Da gibt es spezielle verstärkte Bereiche im Rumpf des Containerschiffs und da kann der sich quasi von außen, kann er dagegen drücken. Und der drückt jetzt quasi in diesem Fall den Schwanz des Schiffs darüber. Ich denke mal, da der Bug schon näher dran ist, dass wir da mit unserem Querstrahlruder nachhelfen. Wir haben einen Querstrahlruder in dem Containerschiff. Mit dem Querstrahlruder schieben wir quasi die Nase an die Pier und das Heck wird von dem Bugsier 5 Schlepper rübergedrückt, während der andere, der Fairplay 10, sozusagen auf Standby steht und im Zweifelsfall das Schiff bremsen kann, indem er an seiner Leine zieht und so die beiden Schlepper eben das Schiff möglichst sanft an die Pier ranführen, weil man will da ja nicht mit irgendwie großer Energie einschlagen. Die kinetische Energie ist ja 1/2 mv². V ist zwar sehr klein, aber die Masse ist natürlich riesig und dementsprechend vorsichtig ist man da natürlich. Dass immer noch sehr viel mit der Maschine auch manövriert wird. Also die hat gerade uns nochmal versucht in Position zu halten und jetzt hat er auch das Ruder gerade gelegt, hat Steuerbord, um das auch mit Hilfe des Ruders mitzuhelfen, ranzudrücken. Aus Freundlichkeit oder sind die Schlepper nicht stark genug? Es geht einfach um schneller das Manöver hinzukriegen, einfach, weil es dann besser wird. Ah, jetzt werden hier die ersten dünnen Seile an Land geworfen und mit dem dünnen Seil wird dann natürlich der große dicke Tau, Wurfleine, okay, da wird dann der dicke Tau, das dicke Tau, der Tau, das Tau. Der Tau ist das mit dem Regen. Die Festmacherleine, okay. Wird dann an Land gezogen. Die ziehen jetzt mit dieser kleinen Wurfleine 2 Achterleinen gleichzeitig gleich hoch. Und die sind so schwer, die haben jetzt ja auch wegen, weil wir fast Niedrigwasser haben, bestimmt 6-8 Meter diese beiden Leinen hochzuziehen. Dafür haben sie hinten auf dem Auto eine richtige Winde und ziehen das damit hoch. Und dann legen sie um die Winde die Wurfleine rum und ziehen es damit hoch. Das ist eine schwere Arbeit. gestern gerade mit dem Bootmann geredet und er sagte, der war so 60, er muss noch 5 Jahre machen und er will auch nicht länger, hat jetzt schon irgendwie einen Bandscheibenvorfall dauerhaft und das ist schon ein harter Job. So, die Leinen sind hoch, wir sind mehr oder weniger da. Wir machen 4 und 2 nennt sie das fest, das heißt 4 Achterlein und 2 Springs. Das Springs sind welche, die vom Heck nach vorne zeigen. Und vorne auch 4-2, 4 Vorlein und 2 Springs. Und wir haben erst 2 Achterlein, das heißt jetzt werden jetzt hier gerade die Springs rausgegeben. Die ziehen sie gleich mit dem Auto weiter und danach gehen sie wieder nach hinten und machen die anderen beiden Achterleinen. Das heißt, solange die da noch mit den Leinen wirkeln, haben wir auch die Maschine noch, die Schlepper noch alles laufen, genau, dass nichts passiert. Der Schlepper an der Seite drückt immer noch das Schiff so lange ran, bis wirklich wir das Gefühl haben, es sind genug Leinen da, um das Schiff auch bei dem Wind und der Strömung festzuhalten. Und die beiden Vor- und Achterleinen, die wir jetzt haben, reichen dafür noch nicht. Die würden dann auch einfach reißen? Die würden nicht unbedingt reißen, aber langsam auffieren, das Schiff wird immer weiter abgehen, die würden das Schiff nicht in Position halten. Okay. So, wir haben angelegt. Maschinen aus, alles fertig. Ja, das war jetzt ja dann doch ein relativ spontanes Ende. Wir haben da auch irgendwie nicht mehr dran gedacht, noch einen vernünftigen Abspann aufzunehmen. Deshalb machen wir das jetzt hier. Die Heimreise hat sich dann doch anders gestaltet. Wir konnten doch den Frachter durch den offiziellen Weg verlassen. Also wir sind dann halt am Containerterminal ausgestiegen und da dann mit einem, sag ich jetzt mal, Shuttlebus wieder vor der Tür des Containerterminals abgesetzt worden und sind von da aus dann per Taxi und Bahn wieder zurück nach Brunsbüttel. Das war's für diese Episode. Der übliche Abspann. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei unseren Gästen Sven Schmitz, Ben Lodemann, Sven Stemmler und Donatus Kulisch. Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich beim Kapitän der CMA CGM Quarz, dass er uns mitgenommen hat. Ist ja nicht unbedingt ganz selbstverständlich. Ja, die Musik dieser Episode von Black Lab, Chester Bay und Smoke Ring Days, wie üblich vom Podsafe Music Network. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man hört sich nächstes Mal. Ciao. Picture yourself, mind like a switchblade. Heart doubled over in pain. You let your body overflow. Hide your instinct good and deep as the world just goes to hell. Throw my clothes out in the street. Hang me on your wall, yeah. Cause everyone's in ecstasy. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite,